Komm in meine Welt der Sünde und der dunklen Lust, mein Wunderland der Fantasie. Hier aus meiner Welt wirst du nie wieder fliehen. Komm in meine Welt, wo ich regier und spiel mit dir. Ich weiß, dass dir mein Spiel gefällt. Hier aus meiner Welt wirst du nie wieder fliehen. Lass dich verführen, berühren. Du bist es, die unsere Gier erregt. Was Attraktives, Naives in dem Tristansklaven. Bebt, doch aller Strom hilft dir nicht. Geh aus meiner Welt, wirst du nie wieder fliehen. Lass es dir zeigen, dich treiben. Du bist unser neues Luftobjekt. Ja, genau. Was Attraktives, Naives. Du bist die Königin? Komm in mein